Und die ist mir jetzt live zugeschaltet. Frau Knigge, hallo. Wer ist, hallo, Frau Schammer. Ja. Wer ist Patrick Öztürk, Frau Knigge, und was wird ihm genau vorgeworfen? Ja, Patrick Öztürk ist, kann man sagen, so ein klassischer Hinterbänkler, 30 Jahre alt, noch gar nicht so lange Mitglied der SPD, gerade mal 10 Jahre, und seit dem letzten Jahr auch ist in der Bürgerschaft und da in der Bürgerschaft Fraktionssprecher der SPD für Medien und Netzpolitik, also jetzt keine maßgebliche Funktion. Und er ist eben ein Teil dieser Betrugsgeschichte, so sagt es zumindest auch die Staatsanwaltschaft. Andere Teile sind zum Beispiel neben anderen Personen noch zwei Bremerhavener Vereine. Einmal die AIB, das ist die Agentur für Beschäftigung und Integration, dessen Gründungsmitglied Öztürk 2007 war. Zweck und Ziel dieses Vereines, so heißt es im Vereinsregister, ist die Jugendhilfe, Bildungsförderung und so weiter und so weiter. Die Internetseite des Vereins ist übrigens nur noch mit einem Passwort zu erreichen, mit einem persönlichen, und gar nicht mehr öffentlich einsehbar. Und dieser Verein und dann noch die Gesellschaft für Familien und Gender Mainstreaming sollen rund 1.400 Scheinarbeitsverhältnisse mit bulgarischen, rumänischen und griechischen Arbeitnehmern geschlossen haben, um so Ansprüche auf Sozialleistungen zu generieren, so heißt es in der Anklage. Welche Verbindung hat Öztürk genau dazu? Sein Vater spielt da auch eine Rolle, war er vorhin in seinem O-Ton zu hören? Genau, sein Vater, gegen den wird schon seit Ende letzten Jahres ermittelt. Und Patrick Öztürk selber, gegen den wird spätestens seit August ermittelt, weil eben Verbindungen zu den beiden Vereinen klar geworden sind und jetzt auch durch neue Dokumente aufgetaucht sind. Also es geht um fingierte Arbeitsverträge, mit denen Leistungen erschlichen worden sein sollen. Wie ist das Ganze genau rausgekommen und wie sicher ist sich die Staatsanwaltschaft? Also aufgefallen ist das eben schon vor Monaten, als im Zuge der ganzen Flüchtlingsdebatte auch mal geschaut worden ist, wie viel Einwanderer es überhaupt in Bremerhaven gibt und wo die herkommen. Bremerhaven ist ja bekannt für seine Migration durch den Auswandererhafen. Und da wurde eben auffällig, dass in den letzten Jahren schon überproportional viele Einwanderer aus Osteuropa nach Bremerhaven gekommen sind. Und dann kam heraus, dass dieser Verein eben den Osteuropäern offenbar Scheinarbeitsverträge besorgt haben gegen Geld. Und nur wegen dieser Fake-Jobs konnten die dann anschließend als Arbeitslose staatliche Unterstützung beziehen, die sie sonst als EU-Bürger nicht bekommen hätten. Also ich habe gesagt, es sind ungefähr 3.400 Betroffene und es geht auf somit um Millionen Schaden. Und es steht auch noch im Raum, so sagt es zum Beispiel der Leiter des Bremerhavener Jobcenters, dass die Menschen gezielt aus ihren Heimatländern nach Bremerhaven gelockt worden sind und unter, wie er sagt, ausbeuterischen Bedingungen gearbeitet haben. Konkret heißt das, Stundenlöhne weit unter Mindestlohn, für ganz schwere Arbeiten, zum Beispiel Tankreinigungsarbeiten ohne Sicherheitsbekleidung. Also gegen den Vater, wie gesagt, wird schon lange ermittelt. Und Patrick Öztürk muss sich jetzt der Anklage wegen Beihilfe zum gewerbsmäßigen Betrug stellen, weil ein dritter Punkt dazu kommt. Dieser Verein soll auch überteuerte Wohnungen vermittelt haben, weil eben für Osteuropäer es sehr, sehr schwierig ist, Wohnraum zu bekommen. Und dafür hat der Vater und eventuell eben auch Öztürk ein Beraterhonorar kassiert. Und das aber ist nicht nur in Bremerhaven so, das gilt zum Beispiel auch für die osteuropäischen Vertragsarbeiter in der Fleischindustrie. Und deswegen ist das Bremerhavener Beispiel auch bundesweit von Interesse. Und das alles kann belegt werden mit Dokumenten, die jetzt den Kollegen von Radio Bremen zugespielt worden sind. Gucken wir noch mal ganz kurz darauf. Einem Sozialdemokraten wird Sozialbetrug vorgeworfen. Wie wirkt sich das auf die Stimmung im traditionellen SPD-Land Bremen aus? Für die Opposition ist es natürlich ein Fest, ja. Selten sah man zum Beispiel CDU und Linke so nah beieinander, wie auch der folgende O-Ton zeigt. Es geht um organisierte Ausbeutung. Es geht um die Ausbeutung von Menschen, die zu den Ärmsten der Armen gehören. Es geht aber auch darum, dass das eine Debatte in Deutschland befeuert, ob unsere Sozialsysteme für EU-Bürgerinnen und EU-Bürger weiter ausgehöhlt werden. Es geht auch darum, zu klären, ob und inwieweit sozialdemokratische Verhältnisse diesen massenhaften Betrug zu Lasten des Systems, zu Lasten der Beitragszahler, aber insbesondere auf dem Rücken vieler unschuldiger ausländischer Menschen ausgetragen worden ist, meine sehr verehrten. Das waren die Fraktionsvorsitzenden der Linken, Christina Vogte und der CDU, Thomas Röwekamp. Und das hat bei der CDU natürlich zur Schnappatmung geführt. Das kann ich mir vorstellen. Almut Knigge, vielen herzlichen Dank.